Hilf mich. Schließ ich die Augen, dann seh ich sie hundertfach. Trauriger Sonntag, dein Abend ist nicht mehr weit. Mit schwarzen Schatten teil ich meine Einsamkeit. Mit schwarzen Schatten teil ich meine Einsamkeit. Spiel für mich. Hat der Mann auch heute Crystal Meth gekauft?